Eine alte Bekannte von mir war fit in Wortspielen. Wenn sie sagte, heute Abend gehe ich nach Botswana, hieß das, sie würde später ein Bad nehmen, also in die Bootswanne gehen auf gut Fränkisch, statt sich in der Kneipe zu treffen. Mir fällt das gerade ein, weil gestern war ich nämlich auch in Botswana. Eine für die meisten von euch vermutlich nicht weiter spannende Information, sondern vielmehr alltägliche Handlung der Reinigung, Wellness und Entspannung. Für mich problematisch, weil Badewanne bedeutet Zwangsstilllegung, Unbequemheit und Stress und kann deswegen nur in Ausnahmesituationen als Ultima Ratio herangezogen werden. Zum Beispiel so. Ich habe Halsweh und mir ist arschsaukalt schon den ganzen Tag. Ich glaube, ich muss in die Badewanne. Wenn ich gewusst hätte, welch sagenhafte Handlungskette größte Betriebsamkeit diese nebensächliche Information auslöste, ich hätte sie mir verkniffen. Mir war nicht klar, dass Badewanne ein Codewort für Wohnungsputz ist, habe ich gejammert und den Toilettenrand dick mit Reinigungsschaum ausgekleidet, während im Arbeitszimmer Aufbewahrungsschachteln durcheinander gewürfelt wurden und im Waschbecken Wanderschuhe eingeweicht sowie im Flur großformatig Kabel einer Schlagbohrmaschine zu denselben Mandalas ausgefächert lagen, die ich eigentlich in einem Bett aus wohlduftenden Blubberblasen längst gern selbst gemalt hätte. Doch es kam anders. Weil ich lediglich die ungeliebte Wanne zu kurz, zu eng, zu wenig Kissen wenigstens kurz wischen wollte, kam mir der Gedanke, dass wenn Lappen und Reiniger schon in der Hand sind, damit auch geschwind das Waschbecken durchgefeudelt werden könnte und, weil es ja nur ein Handgriff mehr ist, auch das Klo. In der Zwischenzeit trug der Mann, gell, du möchtest einfach nur, dass es mir möglichst gut geht. Und nicht etwa, dass ich möglichst lange in der Wanne bleibe, damit du möglichst lange Ruhe vor mir hast, oder? Beflissen Hocke, Tee und Kerzenschein ins Badezimmer und frug, wonach ich mich noch sehnte. Ach, nichts weiter, bemerkte ich mit Blick aufs gleißende Halogen und bei dem Licht hier laufe ich auch nicht Gefahr einzuschlafen und zu ertrinken. Weswegen eine Klemmlampe im Vorratsraum abgebaut wurde. Weswegen ein Verlängerungskabel fürs Bad gesucht wurde. Weswegen eine Mehrfachsteckdose gesucht wurde, weswegen dabei eine Aufbewahrungsschachtel gefunden wurde. Weswegen darin Festplatten, die müsste man mal durchschauen, Handyschutzfolien, das Handy gibt's ja gar nicht mehr, die stell ich mal schnell bei eBay ein, Smartphone-Halterungen, das hast du unbedingt haben wollen und jetzt liegt's original verpackt nur rum, gefunden wurden, weswegen Platz für einen Klemmspot geschaffen wurde. Weswegen eine dabei entdeckte Pflanze dringend umgetopft werden musste, weswegen man doch eigentlich das neue Schuhregal, ich sag mal so, Halsweh ist jetzt weg. Ich fühle mich pumpergesund. Und nach Botswana muss ich erstmal nicht mehr.